Kundgabe 616. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.10.1938. Wort Gottes. Fleisch und Blut. Nimm alles, was dir geboten wird, im Herzen auf. Dann wird es voll wahr in dich übergehen. Deinen Glauben stärken und jeden Zweifel zunichte machen. Denn dem Willen des Herrn entspricht es, dass die geistige Kost in aller Demut empfangen, jedoch mit größtem Eifer und vollster Hingabe aufgenommen wird und so Eingang findet in des Menschen Herz. So wird sich auch alle Kraft diese mitteilen. Die geistige Kost wird wohl stärkende Nahrung, durch die das Erdenkind tauglich wird für das Leben in der Ewigkeit. Es fördert die leibliche Gesundheit, wer immer dem Körper Speise und Trank im rechten Maß zuführt. Doch der Seele gesunde und zuträgliche Nahrung ist nur allein das Wort Gottes. Es ist Speise und Trank zugleich. Es ist das Fleisch und Blut des Herrn Jesu Christi selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. So ihr gestärkt seid durch das Wort Gottes, könnet ihr nimmer dem Tod der Seele verfallen, sondern ihr werdet leben in Ewigkeit. Und so der Herr euch solches verheißen hat, brauchet ihr nicht zu fürchten den leiblichen Tod, denn die Seele, die ihre Nahrung entnahm aus dem Wort Gottes, verlässt nur ihre körperliche Hülle, um einzugehen in den ewigen Frieden. So schrecket nicht vor dem Tod des Leibes zurück, ist dieser für euch doch nur der Eingang in die ewige Seligkeit. Wenn euch nun das Wort Gottes in unverfälschter Form geboten wird, so spendet euch der Herr selbst die rechte Speise, deren eure Seele bedarf. Und so liegt es nur an euch, dass die Gabe des Himmels von euch im vollsten Sinne als Fleisch und Blut des Herrn Jesu Christi hingenommen wird, dass ihr nicht nur begehret, das Wort Gottes zu hören, sondern es befolget und danach lebet. So wird alle Kraft und aller Segen diesem entströmen, und ihr werdet wahrlich essen sein Fleisch und trinken sein Blut und somit das ewige Leben haben. Amen.